Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen. Hier melden sich gerade Andreas Wolter und Christopher Kohn. Und die Herren, die begrüßen wir auch noch, die drei, die zuhören. Ja, Hallöchen. Na? Hallöchen. Wir sind mal wieder im Eurovision Song Contest Fieber. Mega. Mega habe ich übrigens mega oft im ersten Podcast gesagt, ist mir zugetragen worden. Ja, weil du versuchst, ein bisschen Dieter Bohlen nachzumachen. Ja, ich finde auch, man kommt auch direkt da rein in so eine Bewertung, ja. Ich bewerte Auftritte, ich komme mir vor wie in der Jury, deswegen auch mega und ich mache es heute nicht mehr. Man hat uns gestern übrigens auf Twitter auch schon vorgeschlagen, dass wir nächstes Jahr Peter Obern ablösen sollten. Heute ist natürlich ein Tag nach dem großen Halbfinale, nach dem ersten Halbfinale, ja. Und ich muss sagen, ich bin total geflasht. Also war das geil, Chris, oder war das geil? Es war geil. Und nicht nur war die Show geil, sondern wir waren auch geil. Wir haben ja mal alles perfekt prophezeit in unserer ersten Folge. Ja, ich wollte sagen, also ich hätte meinen Twitter-Account fast in Andri Stradamus umbenannt. Ja, also es war hammermäßig, alle meine Favorites sind weiter, alle, die wir nicht mochten, sind nicht weiter. Im Prinzip unsere jeweiligen Top 3s, also wir hatten ja eine Überschneidung, Top 5 ist weiter, unsere Flops sind raus, bei anderen, wo wir gesagt haben, ja, kommt weiter, wahrscheinlich ist auch wirklich weitergekommen. Wir haben nicht, und pass auf, wir haben nicht nur die Plätze, also wir haben nicht die Rankings gemacht, aber wir haben gesagt, wer weiterkommt. Ich habe sogar indirekt in der ersten Folge Justin Timberlake vorhergesagt. Ja, stimmt. Ich habe in der ersten Folge gesagt, die man übrigens noch auf endstationpodcast.de oder auf iTunes finden kann, gesagt, naja, weißt du, wenn Justin Timberlake da auftreten würde mit Can't Stop the Feeling, weil es so ein geiles Lied ist, zack, einen Tag später wird bekannt gegeben, Justin Timberlake tritt beim Finale auf. Das ist, wir sind im Prinzip, kennst du den Film Asterix Operation Hinkelstein? Ja. Ja, wo der Seher kommt und Unheil voraussagt für das gallische Dorf. Wir sind die Seher. Nur, dass wir nicht Unheil voraussagen, sondern wir sagen halt tolle Sachen voraus. Deswegen, im Prinzip, guckt euch ruhig das zweite Halbfinale an. Absolut. Wenn ihr keine Zeit habt, ist auch nicht schlimm, weil ihr hört heute schon, wer weiterkommt und wer nicht weiterkommt. Ja, und da wir so gut, ich muss sagen, es ist, man wird dann schon ein bisschen cocky, ne? Also wenn man jetzt wirklich in der ersten Folge so gut abgeräumt hat und jetzt vor der zweiten steht, also Telefon wird, ja, verstehst du, was ich meine? Also, ja, das ist eigentlich nicht meine Art, aber wenn ich einfach so gut bin, dann... Ja, es ist so. Ich bin auch 3 Zentimeter größer geworden. Ich bin jetzt 1,40. ist einfach so. Ey, aber es war geil gestern. Und ich hatte ja im Vorhinein, auch wie jetzt für das zweite Halbfinale, wieder nur die Songs gehört und keine Performances gesehen. Ich fand es geil, die Performances zu sehen. Für mich hat Armenien beispielsweise, die du ja auch schon, glaube ich, cool fandest, hat für mich nochmal gewonnen in der Performance, weil sie geile Schnitte drin hatte in diesem Moment, wo sich das Lied so aufbaut, so zack, zack, zack, Schnitt, Schnitt, links, rechts, vorne, hinten, unten, hinten, Winde, links, rechts, vorne. Geile Schnitte drin. Links, rechts, unten, oben. Genau, auch, ne? Oben, unten. Nicht unten, oben, oben, unten. Und dann wird sie doch auch noch mal mehrmals nebeneinander projiziert. Funktioniert. Geile Performance. Genauso wie Russland. Der Russe ist doch eine Hexe. Ich hab's nicht, wie der fliegt da die Wand hoch. Das ist unfassbar. Was ich unfassbar finde, ist, wie kann er sich diese, also ich finde es ja schon schwer, hier mein Zettelchen zu lesen und dabei zu reden. Und wie kann er denn so krass singen und dann auch noch diese Choreo da auf dem Boden machen, damit es so aussieht, als ob er da irgendwie fliegt oder läuft er da irgendwie so eine kleine Treppe hoch. Unfassbar. Also was sich die Russen wieder ausgedacht haben, nicht schlecht. Apropos Russen, hast du gehört, dass die eine Jurymitgliedin der russischen Föderation disqualifiziert wurde? Von Putin? Sie darf nicht mehr mitmachen? Oder? Ja, vom Eurovision Song Contest Gremium, sage ich jetzt mal. Oh. Es war nämlich so, dass es eigentlich in den Regeln drin steht, dass die Jurymitglieder unabhängig voneinander die Punkte abgeben sollen. Ja. Und natürlich auch die Unterschied, die einzelnen Länder unabhängig voneinander abgeben sollen. Weil es gibt ja eine Jury und es gibt das Zuschauervoting. Und Madame aus Russland war halt so clever, dass sie live bei Twitter über Periscope einen Stream gemacht hat, wo alle Jurymitglieder nebeneinander sitzen und irgendwie, glaube ich, einer sagt, ja, gib mal Armenien ganz viele Punkte, weil mein Mann ist Armenier. Oh, ist jetzt Mann. Nicht Echt? So, ja. Ist und sie ist ja, halt ist disqualifiziert worden. Ich weiß nicht, warum nur sie. Eigentlich hätten alle ausgetauscht werden müssen, aber ja. Nur sie, weil sie wahrscheinlich machen es alle Länder, aber nicht alle Länder sind zu blöd, das live ins Internet zu stellen. Mm. Ja, das richtig ist Russland. Aber ist dir aufgefallen, dass beim ersten Halbfinale, ich finde, dass nicht der Siegersong von Schweden letztes Jahr nachgemacht wurde, sondern dieses Jahr wurde die LED-Leinwand nachgemacht. Gefühlt hat jedes Land irgendwelche... Okay, ich bewege jetzt meinen Arm nach links. Es kommt ein Feuerball aus meinem Arm. Und aus meinem rechten Arm kommt ein Flügel. Ja, und, ey, ja, alle, doch. Alle. Und so. Vor allem, ich muss sagen, Island mit I hear them calling, I hear them whispering. Die stand falsch, ne? Die stand falsch. Und da waren die genau. Flügel natürlich, sahen dann richtig kacke aus, ne? Aber keiner hat für sie gecallt, deswegen hat sie es auch nicht geschafft, ne? Wie fandst du denn? Also, ich bin ja ganz gespannt. Also, erstmal, bevor wir jetzt noch tiefer in die Materie reingehen, müssen wir natürlich sagen, dass das der zweite Teil einer Trilogie ist über die ESC, über den ESC. Das erste Halbfinale haben wir schon gemacht. Kann man sich auch nochmal anhören. Das zweite Halbfinale hört ihr jetzt gerade. Und es kommt auch noch eine dritte Folge raus, wo wir die sechs gesetzten Länder, also die fünf Big Five und das Siegerland vom letzten Jahr nochmal analysieren und Chancen ausrechnen, dann insgesamt, weil wir ja dann auch wissen, wer jetzt wirklich tatsächlich am Samstag auftreten wird. Und da haben wir noch eine Überraschung. Oder beziehungsweise die Hörer der ersten Folge kennen es schon, aber für die Hörer dieser Folge musst du es nochmal sagen. Das hast du, ich muss dich loben, das hast du sehr schön erklärt. Danke. Wirklich, vielleicht ist irgendwie ein Platz frei bei der Sendung mit der Maus. Ah, ja. Das hast du sehr, sehr schön erklärt. Kann mir dir auch so einen gestreiften Rollkragenpulli vorstellen, wie du da sitzt. Das hast du wirklich schön gemacht. Ja. Wieder Christoph, genau. Ja, wir haben nämlich in der dritten Folge, die am Freitag rauskommen wird, also in zwei Wochen vor drei Tagen mit zwei Jahre Verspätung, haben wir Yvonne Grünwald von Ela Isa interviewt. Das Interview wird dann in die dritte Folge reingeschnitten. Für alle, die sich jetzt fragen, wer ist Ela Isa? Können eigentlich nicht so viel sein. Ela Isa ist die Teilnehmerband für Deutschland aus dem Jahre 2014. Das heißt, wir kriegen Insider-Informationen zum Eurovision Song Contest und es ist ein exklusives Interview und wir verlosen in diesem Zusammenhang nämlich auch noch eine handsignierte CD von Ela Isa. Ganz doll toll. Das Gewinnspiel haben wir in der ersten Folge zum Eurovision Song Contest schon gestartet. Das Gewinnspiel läuft nach wie vor. Ihr könnt daran teilnehmen, indem ihr diese Folge, Folge 12 und auch Folge 11, das ist ein ganz großer Topf dieses Mal, auf Facebook liked und gleichzeitig Fan unserer Seite seid, also der Seite ein Gefällt mir gibt, dem Beitrag von Folge 11 oder Folge 12 oder gerne auch beiden Folgen ein Gefällt mir gibt. Oder bei Twitter könnt ihr einfach Folge 11 und 12 retweeten. Wenn ihr 11 und 12 retweetet, seid ihr sogar zweimal im Topf. Wenn ihr Folge 11 und 12 liked, seid ihr auch zweimal im Topf. Das heißt, die Gewinnchancen steigen. Ich finde, das ist ein grandioses Gewinnspiel, ein grandioser Gewinn. Ich habe das Album tatsächlich gestern gehört, komplett durch. Ich finde, es ist ein super Album. Genau, es handelt sich dann nämlich um das neueste, das aktuelle Album, was jetzt auch erst vor kurzem rausgekommen sind und nicht die Single von vor zwei Jahren. Genauso ist es. Vergangene Woche erst rausgekommen, das Album heißt Restless. Ich finde, es ist ein tolles Gewinnspiel, um uns mal wieder selbst zu loben. Ja, und wir machen eigentlich nur tolle Sachen, fällt mir gerade auf. Ja, ich finde auch, dass Folge 3, die wir jetzt noch nicht aufgenommen haben, aber eine unserer besten ist. Ja, absolut. Also die, da haben wir richtig Laune und da haben auch alle, sind auch alle wieder weitergekommen, die wir vorhergesagt haben. Ja, absolut, absolut. Wollen wir denn direkt zum zweiten Halbfinale kommen? Weil ich finde... Nee, ich finde, nein, wollen wir nicht. Wir müssen noch ganz kurz darüber reden. Ja, also für alle, die jetzt natürlich erst einschalten, ein bisschen schwer, aber ihr könnt jetzt auch auf Pause drücken, euch die erste Folge anhören, dann das Halbfinale gucken und dann diese Folge weiterhören. Dann wisst ihr genau, worüber wir reden. Also wir müssen noch mal ganz kurz... Also ganz kurz, Chris. Wie fandst du die Show mit den Moderatoren? Okay, ich fand ich okay. Ich fand, bei mir hat es gezogen, dass, als sie gesagt haben, Welcome Europe. Und dann steht, genau. Und, dann, und auch, es hat auch sogar beim zweiten Mal funktioniert, als sie gesagt haben, okay, it's the final countdown. Ich fand's lustig. Ich fand's lustig. Es ist mein Humor. Ich fand auch, den kleinen Sketch mit, wie Schweden groß geworden ist, fand ich auch lustig. Den also, fand ich auch gut. Den fand ich auch gut. Geile Tanzperformance zum Thema Flüchtlinge. Ja, hatte Tränen in den Augen, muss ich wirklich sagen. Also mir ist was in die Augen geflogen, deswegen hatte ich Tränen in den Augen, aber es war toll. Nee, mich hat es emotional berührt, deswegen hatte ich Tränen in den Augen. Also am Ende vor allem, wie die vermeintlichen grauen Masse da so in die feiernde Masse reingegangen ist und da aufgenommen wurde, fand ich super. Ein tolles Bild, so will ich Europa sehen und nicht anders. Kann ich gar nicht zu sagen, also ist vollkommen recht. Ja, können wir im Prinzip starten, würde ich sagen. Das war jetzt der große, wichtige Punkt, den du noch sagen musstest, ja. Das war der wichtige Punkt. Naja, natürlich, wie fandst du die Sendung? Wie fandst du, du hast doch auch nichts, keine optischen Reize gehabt, sagen wir mal so, ja. Du musst doch sagen, wer hat dich überrascht? Wie fandest du das wichtig? Also die wichtigste Frage ist, wie fandest du Bosnien-Herzegowina, den Magier, der uns mit seinen Gedanken kontrollieren wollte? Er sieht wirklich aus wie ein Magier. Du hast wirklich vollkommen recht. Ich musste auch lachen, als ich ihn gesehen habe, weil ich an deine Sätze aus der ersten Folge dachte. Wie gesagt, Armenien hat für mich durch die Show besser funktioniert. Russland hat für mich durch die Show besser funktioniert. Armenien war jetzt der Badeanzug, oder? War der Badeanzug, genau. Ja, okay. Genau. Holland, also die Niederlande, mein Favorit aus der ersten Folge, fand ich hingegen ein bisschen sehr selbstbewusst, hatte das so ein bisschen ausgestrahlt, aber trotzdem geile Performance, geiler Song. Es gab einige, die... Da hätte ich übrigens witzig gefunden, wenn er beim Einspieler diese Einspieler für ruft an, wenn die 10 Sekunden Pause da genommen hätten. Die mit dem Lied, wo er einfach gar nichts hört, aber haben ja die Einspieler sowieso, ne? Da steht und fällt manchmal, ne? Wer einen guten Einspieler kriegt, ja. Aber hatten irgendwie alle, fand ich. Viele der Sängerinnen gehen offensichtlich joggen. Ja. Also es war so, dass das gefühlt bei jeder zweiten Sängerin ist die Sängerin joggen gewesen. Oh. Ja, es ist so. Und was man wieder, was Peter Obern mir erklärt hat, ist, dass ganz viele Songs von schwedischen Komponisten dabei waren. Ja, bauen die da an? Oder wo haben sie die her? Du, Justin Timberlakes neuer Song ist von einem schwedischen Produzententeam. Ist es nicht mehr von Timberland? Nee, ich weiß nicht, Hey, too late. Oh, auf dieses Lied komme ich gleich noch, wenn wir über die anderen Songs reden. Ja. Es ist von einem schwedischen Produzententeam, soweit ich das verstanden habe. Also es ist eine geile Show, Mann. Es funktioniert für mich. Viele Auftritte waren so, wo ich gedacht habe, yo, sehe ich jedes Jahr wieder aufs Neue. Ja. Andere haben mich mehr überzeugt. Viele waren da, wo ich gedacht habe, oh, fuck, ey, auf CD hört sich's echt besser an. Andere wiederum dachte ich, wow, es hört sich genau wie auf CD an. Also, Wie hübsch fandst du den Ungarn? War schon sehr attraktiv. Der ist, glaube ich, 3,12 Meter groß, oder? Ja, aber ohne Schuhe. Ohne Schuhe, ja. Riesentyp. Ja. Da habe ich Peter Ober nicht verstanden, der gesagt hat, oh, das ist eine Überraschung, dass er weitergekommen ist. Das habe ich auch nicht verstanden. Für mich, also wenn wir jetzt die ganzen Weiterkommen betrachten, ist für mich nur Kroatien eine Überraschung. Das Lied fand ich... Ist Kroatien die mit den weißen Haaren? Die mit den weißen Haaren, genau. Ja, die Cranberries. Ja. Total, ist die einzige Überraschung, wo ich auch gedacht habe, naja, also muss jetzt nicht sein. Ja, so. Aber dass er bei Ungarn sagt, Überraschung. Ja, konnte ich nicht. Er war sowieso wieder ein kleiner Hater, ne? So. Ja. Ich glaube, er weiß auch, dass er eine große Fangemeinde hat. Deswegen sind wir auch Hater. Ist es eigentlich so, dass sie ihn einmal im Jahr zum Eurovision Song Contest auftauen und dann wieder einfrieren? Oder? Ich hoffe es. Ne? Also er muss halt dabei sein. Die Stimme ist halt... Die ist auch Eurovision. Ja, wobei ja nächstes Jahr übernehmen wir. Wir können ja so eine Zweitonspur machen. Er moderiert Phoenix und wir machen eins live oder so. Eins Festival. Eins Festival, genau, ja. Genau. Ja, bin ich, aber das kommt halt, das ist halt schlecht wegen unserem Auftritt. Stimmt, wir treten ja auf. Ja, aber wir sind im Halbfinale, die Halbfinales können wir noch kommentieren. Ja. Ja, das ist nicht dabei. Wir haben ja das. Wir geben ja Geld. Also ja, wir nicht. Also unser Land gibt ja Geld. Ja. Genau. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Halbfinale, wenn ich dein Erlaube habe. Erlaube? Danke. Für mich ein komplett anderes Halbfinale als das erste. Ich nehme doch mal an, dass die Teilnehmer von den jeweiligen Halbfinalen ausgewürfelt wurden, wer in welche Gruppe kommt. Aber Ich finde, das erste Halbfinale hatte halt viel traditionelle Musik mit Violine und so, haben wir drüber gesprochen. Für mich ist das zweite Halbfinale das One Direction Halbfinale. Ich finde, jeder zweite Song könnte von One Direction, der britischen Boygroup, gesungen werden. Ist für alles sehr, sehr ähnlich. Mhm. Aus meiner Sicht besser musikalisch als das erste Halbfinale. Ich finde, da sind zwei, drei richtig gute Songs bei. Ja. Im diesem Fall war es genau umgekehrt als beim ersten Halbfinale. Es war für mich schwer, einen eindeutigen Flop zu finden, aber meine Top 3 war relativ schnell fest. Okay, also dadurch, dass ich die Top 3 schneller mich entscheiden konnte, sage ich mal so, gebe ich dir da recht, dass es ein bisschen stärker ist, weil man halt sofort, ich hatte ungefähr drei Lieder, wo ich sage, die sind alle cool, aber für mich war es schwer, da eine Reihenfolge zu machen. Das fand ich schwer, aber ich habe auch einen absoluten Flop und deswegen verstehe ich gar nicht, wie du es schwer finden kannst. Es ist fast sehr hart Niveau, also fast wow, San Marino okay. Niveau. Also und es war auch wirklich, ich habe ja gesagt, um nochmal ganz kurz auf San Marino einzugehen, ich habe ja gesagt, als ich das Lied das erste Mal gehört habe, musste ich lachen. Als ich die Performance gesehen habe, ich musste lachen. Es ist so absurd. Und vor allem Peter Obern kündigt auch noch an, ja, diesmal schickt San Marino nicht Ralf Siegel mit einer Sängerin ein, sondern einen türkischen Hobbysänger. Hobbysänger, was ist denn da los? Wie klein ist San Marino? Haben Sie keine Leute? Ja, ich weiß. Warum? Was ist los mit San Marino? Wir müssen irgendwie so ein... Wir treten für San Marino auf, wenn Deutschland nicht will. Ja, also den Auftritt von Serhat toppe ich. Ja, auf jeden Fall. Ohne Probleme. Ja, genau so ist es. Wenn San Marino keinen Bock auf den ESC hat, dann sollten sie es einfach sagen. Ich habe, also jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, eine eindeutige Nummer 1. Eine eindeutige Nummer 2. Und ich glaube, eine sehr, sehr kritische Nummer 3. Wo man sogar da sagen könnte, vielleicht kommt dieser Song nicht mal ins Finale. Aber es ist so einfach mal, um jetzt die Spannung ein bisschen aufzubauen. Ja, ich merke. Okay, also cool. Also dann würde ich sagen, fangen wir direkt wieder an. Wir werden jetzt unsere Top 3 natürlich vortragen. Aber erstmal fangen wir mit Platz Nummer 3 an von uns. Da kann ich hatte es halt mega schwer. Ja, aber ich sag's trotzdem. Ich sage, die Nummer 3 ist für mich Poli Genova, Bulgarien mit If Love Was a Crime. Okay, muss ich wieder in meine Liste durchgehen? Guck If mal. Love Was a Crime. Also sage ich schon mal direkt, Bulgarien ist nicht in meinem Flop und auch nicht in meiner Top 3. Okay. Der Song, also nochmal, damit du so ein bisschen so in Erinnerung kommst, der hört sich, der ist sehr modern, es hört sich so ein bisschen an so wie Disclosure. Die Band, falls dir was sagt. Ja. Find ich auch. Steht bei mir sogar wirklich da. Ich habe nämlich gesagt, die gepitchte Stimme am Anfang finde ich sehr nice irgendwie. Ja, die ist sehr, es ist halt modern so und das ist ein Song zum Beispiel, den würde ich privat hören, wenn ich irgendwie trainiere, Kartenspielen natürlich nur, oder Autofahre oder sowas. Den Song würde ich hören. Den finde ich cool. Modern, die Frau fand ich sympathisch, die hat eine, also du hast sie ja nicht gesehen, aber ich glaube, wenn sie die hat eine moderne, sympathische Art und hat, das einzige Manko ist natürlich der Undercut, den sie noch trägt, also da ist er, der ist ja 3 Jahre zu spät in Bulgarien anscheinend angekommen, da wird wahrscheinlich gerade Wrecking Ball von Miley Cyrus gezeigt, als I came here like a wrecking ball. Never ja, ist ein gutes Lied, ist ein gutes Lied. Ja, und das ist das Einzige, das sich styletechnisch vielleicht ein Tick zu sehr versucht, aber der Song ist eingehend, geht in die Birne, hat einen coolen Refrain. Dann, glaube ich, den Refrain selber singt sie, glaube ich, auf Landessprache, was ich auch ganz gut finde, immer wenn man ein bisschen was von seiner eigenen Kultur mit einbringt. So wie Österreich zum Beispiel auf Französisch singt. Und ist weitergekommen, ich hab's dir gesagt. Ja, hast recht gehabt. Aber sie sah auch nett aus, kann man nicht sagen, ne? Ja, war mir ein bisschen, am Ende des Auftritts war das halt so, hat sie die Hände vors Gesicht genommen, wie so ein kleines Mädchen. Ja, war schon und, sehr. Weit. Und okay, wenn das wirklich echt war, dass sie sich so gefreut hat, dann ist das cool. Wenn sie es aber im Finale 1:1 wieder so macht, dann finde ich es scheiße. Das ist wie beim Beyoncé-Konzert, immer an der gleichen Stelle fängt Beyoncé an zu weinen. Und da denkt man sich dann auch, ey, wenn sie einmal anfängt zu weinen, ja, bei einem Konzert, weil sie es berührt, finde ich es cool. Aber jedes Mal an der gleichen Stelle, ey, ist halt dann für mich einfach zu sehr geskriptet. Nicht so wie bei unseren Liedern, die wir singen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass du Miley Cyrus erwähnst. Ich möchte auch nicht jedes Lied singen. Ich möchte nur die Lieder singen, die es verdient haben, mit meiner Stimme gesegnet zu werden. Also, was und bei bei Bulgarien ist jetzt, was du sagst, akzeptierst du? Akzeptiere ich, du hast gerade gesagt, Song geht in die Birne, bei mir steht drin, habe mit dem Kopf genickt, finde ich aber relativ schnell doof, fand ich das, der Refrain, ist für mich wieder mega typisch und am Ende kommt, glaube ich, so eine Art, so wie so ein Stammestanzmusik. Fand ich auch, hat es auch wieder nicht gebraucht, so für mich. Mhm. So ist okay, ist wieder Mittelfeld. Hast du jetzt nicht unbedingt den großen Fehler gemacht. Danke. So, und jetzt deine Nummer 3. Ja, und jetzt kommt's, jetzt pass auf. Mhm. Ach so, das ist der kritische, wo man wirklich wahrscheinlich. Also es gibt nur ein Land, bei dem du dich sofort disqualifizierst. Wenn du okay. das jetzt nennst, dann flippe ich aus. wahrscheinlich wird es das. Pass auf. Ich sage das Land mit dem liebevollen Titel 1944. Ah, okay, gut. Ich sage Ukraine. Ja. Es ist wirklich so, man hört es. Ich hatte von Anfang an Angst vor der Sängerin. Hm. Ich finde, du hörst das und unterschwellig singt sie, ich werde euch alle töten. Ich bringe euch alle um, ganz, ja. ganz leise und schnell. Aber das Instrument ist cool, es hat wieder Two-Step-Elemente. Und weißt du was? Beim zweiten Refrain singt sie auf einmal hoch und von dem Moment an fand ich es plötzlich so cool. Und das ist ja eine Hexe, die will uns ja alle töten. Und sie hat es wirklich geschafft, dass sie mir so eine Angst macht, dass ich da saß und dachte, okay, ich will mehr von dir. Töte mich nicht, sing weiter. Ich finde, das ist total cooles, guter Song. Die hat es geschafft, mich zu beeinflussen. So wie der im ersten Halbfinale, der Mindwash machen wollte, der Brainwash, ja. hat sie wirklich so mich, okay, ja, singen, ich finde das toll, das Lied. Und ich finde es jetzt toll. So. Es erinnert mich an einen Künstler, Jamie Woon, ist nicht so bekannt. Und dabei bleibt es wahrscheinlich auch. Dabei bleibt es auch. Kleiner Musiktipp, Jamie Woon, Gravity, einer meiner Lieblingssongs of all time. Aber da sind wir jetzt nicht. Also für mich Platz 3, Ukraine mit dem liebevollen Namen 1944. Ja, ich habe natürlich mir auch was zu der Ukraine, zu der guten Jamala überlegt. Also mir kam das im ersten Moment so vor wie die Opernperformance in The Fifth Element. Wie die Frau da steht und singt und auch von der Melodie her und so. Also es war schon sehr nah dran. Du wirst auch sehen, wenn sie performt, dass es sehr nah da dran ist, ja. Und dann kann ich diesen 1944 mit diesem Schmerz und ja, alles, was da in dieser schrecklichen Zeit passiert ist, kann ich schon nachempfinden. Hat mich aber trotzdem nicht gekriegt, der Song, ja. Und ich glaube, jetzt auch mit so einem es ist ein ganz schön schwerer Song, glaube ich, so auch so von der Message her und so, glaube ich, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für so einen Partyabend gut. Ja, also ja. Ich glaube, dass die Ukraine genug Probleme hat, so, ja. Und anscheinend ist jetzt auch noch die Auswahl für einen ESC-Song auf die Liste dazugekommen, der Probleme. Für mich ist wirklich, was die Musik transportiert, für mich ist wirklich das Instrumental fast wichtiger und ob es mich musikalisch anspricht. So, der Text ist relativ nebensächlich für mich. Ja. Deswegen finde ich auch bei diesem Song, ich glaube, das ist bei ganz vielen anderen Ländern, die nicht Native Englisch sprechen. Ja. Native Englisch sprechen ist auch so eine super Kombination. Glaube ich, da geht es nicht unbedingt so um den Text, aber das Lied hat einfach in mir was ausgelöst. Ja, das ist ja gut, aber in mir hat es halt eher so eine Schwere anstatt eine Leichtigkeit ausgelöst. Und deswegen, nee. Ich glaube, das hat es wirklich schwer, weiterzukommen. Ja, glaube ich auch. Also das könnte so der einzige sein, wo man sagt, vielleicht schafft es das nicht, aber meine Stimme hat sie. Okay, cool. Und wir dürfen ja abstimmen im zweiten Halbfinale. Das hat mich übrigens aufgeregt. Ja, also wir sind schon von den Big Five und dürfen nicht mal abstimmen, wer sich gegen uns messen darf. Aber vielleicht haben sie Angst, dass wir dann nur die Schlechten weiterwählen. Nein. Genau, so wie Russland das machen wollte. Aber, ne? Ja. Ich würde sagen, bei Platz 2 machen wir es so, dass wir einfach ganz schnell unsere Namen sagen, ja, wen wir haben, und dann schmeißen wir es in den Topf und diskutieren darüber. Okay. Ist cool für dich? Erlaube. Vielen Dank. Und jetzt kommt wirklich mein ganz klarer Nummer 2. Belgien mit What's the Pressure? Israel, Hovi Star mit Made of Stars. Du mit Israel, letztes Jahr schon. Okay, lass mich anfangen über Belgien. Ja. Ich finde, das ist, das Lied fängt an und es geht direkt los mit Düm, Düm, Düm, Düm. Another one bites the dust. Oder the hip, hop, the hip, the hip, the hip, the hip, the hip, the hip, the hip, the hip, the hip. Absolut, absolut. Und dann denkst du aber, ach nee, singt ja eine Frau. Also kann nicht Another One Bites the Dust sein. Ich find's irgendwie cool. Ich glaube, die Songwriter und Produzenten haben sich gedacht, naja, Uptown Funk von Bruno Mars hat funktioniert, dann machen wir jetzt einfach mal sowas Ähnliches. Es ist für mich Uptown Funk von Bruno Mars. Es funktioniert aber. Ich wippe mit dem Kopf, ich will tanzen und es ist für mich so ein ganz klares Abspastlied. Ja? Es gibt Momente, wo meine Freundin und ich uns voreinander stellen, wir machen so ein Lied an und dann tanzen wir 5 Minuten einfach nur spastisch voreinander ab, weil wir das lustig finden. Wir machen die blödesten Tanzmoves. Und das Lied, wenn ich das höre... Das würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, das würden einige gerne mal sehen. Es ist so, ich glaube, da sind die... Let's Dance und Got to Dance und wie sie alle heißen, ey, pff, das ist ein Scheiß dagegen, was wir hier abliefern zu Hause. Das ist ein Lied, das spiele ich und zack wippt mein Kopf, zack wippen meine Beine, ich will dazu tanzen, ich finde das richtig geil. Es kommt auch im Finale, wird es sehr weit oben sein, sage ich dir. Ja. Ja? Ja? Ja. Okay. Okay. Ja. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Gut, gut. Will mich auch nicht mit dir anlegen jetzt hier. Ja, ja. Kann ich gleich zu sagen, wenn du verstehst. Ja! Ja, oh. Ja, Israel ist bei mir auf der 2. Ist ein geiler Song. Also ich glaube vor allem dadurch, dass er so ein bisschen traditioneller ist und nicht mega modern, sondern eher in die Richtung geht wie Sam Smith, ja. Und er steigert sich so langsam wie ein Bond-Song im Prinzip und dann mit einem geilen Refrain und dann auch mit diesem We Made Out of Stars und wie er das singt. Also, der kann super singen, der Typ, also wirklich krass. Das Einzige, wo er ein bisschen Defizite hat, deswegen ist er bei mir auch auf der 2 gelandet, ist, dass optisch vielleicht nicht ganz die Nummer 1 für jedes Land sein wird, der Typ. Aber der Song geht, also ist ein richtiger Grand Prix-Song und mit einem geilen Finale und der Typ kann super singen. Und da war es wirklich schwer, dass ich den Song nicht nochmal hören durfte. Das war der einzige Song aus der Liste, wo ich gesagt habe, den würde ich jetzt gerne nochmal hören. Also und es ist, dieses Jahr ist es so, dass ich mich bei Israel nicht mit dir ins Prügeln kriege. Ich finde, der Song hat definitiv was. Ist eine klassische Ballade mit Klavier, finde ich, könnte ein One Republic-Song sein. Es ist einfach so, aber dass Balladen beim ESC müssen mich schon sehr umhauen, damit ich die favorisiere. Grundsätzlich will ich, okay, Ukraine fällt da auch wieder ein bisschen bei mir raus, aber eigentlich will ich eher was Tanzbares haben, was Schnelles haben, okay, was gute Laune haben. So, deswegen haben es Balladen grundsätzlich schwer für mir. Ich glaube, wenn John Legend da All of Me gesungen hätte, wäre das das Einzige, also das ist zum Beispiel eine Ballade, die habe ich einmal gehört und dachte, wow, Knaller, Burner. Ja. So, das ist eine der wenigen Balladen, wo ich gesagt hätte, ja, ist Favorit. Aber es ist eine tolle Ballade. Und es hat absolut was. Der Song hat absolut was. Deswegen kann ich, wenn du sagst, du kommst damit klar, Balladen in die Top 3 zu nehmen, dann ist das die Ballade, die in die Top 3 muss. Ja. Super. Schön. Nee, Super. Eiper, Bitch, da haben wir das jetzt ja. Super gemacht. Ja. Es passt einfach. Es passt einfach. Ja, es passt einfach, das höre ich ganz oft, wenn Paare gefragt haben, so, warum lieben sie denn ihren Mann? Oder warum lieben sie denn ihre Frau? Es passt einfach. Warum liebst du deinen Mann? Es passt einfach. Ja, sehr gut. Warum sagt man das? Warum sagt man nicht einen Grund, sondern warum sagt man, es passt einfach? Ja, weil man nicht sagen kann, naja, wir teilen uns die Miete. Ach so. Also jetzt weiß ich, warum du eine Freude hast. Was? Cool, wir sind schon wieder auf... Ich freue mich einerseits, dass wir sehr ähnliche Geschmäcker haben, weil es zeigt einfach, dass wir sehr sehr viel Ahnung haben. Andererseits finde ich es auch wieder cool, dass wir dann doch nicht die gleichen Songs, dieselben Songs an den gleichen, an denselben Stellen haben. Meine mit gleich und selbst, das kann auch kein Mensch richtig. Das kannst du ganz leicht erklären. Entweder es gleicht sich, zwei verschiedene, oder es ist ein und dasselbe. Ja, ich verstehe das schon, aber. Bitte. Danke. Das ist wie mit als und wie. Ich hasse es, wenn Menschen als und wie durcheinander bringen. Ja, ist aber bei uns in Berlin gar nicht, ne? Dass man nee, das ja, kaum. Er ist genauso groß wie ich. Richtig. Und er ist größer wie ich. Falsch. Falsch. Make. Wenn etwas Unterschiedliches ist, dann ist es als. Wenn etwas gleich ist, dann darf man wie benutzen. Egal. Kleine Grammatikstunde an dieser Stelle. Ich bin bereit für den Flop. Ich finde, wir haben in der ersten Folge Platz 3 sehr groß angekündigt. Wir haben Platz 1 sehr groß angekündigt. Sollen wir vielleicht einfach mal eine kleine Melodie zum Flop machen? Oh, da gibt's eigentlich nur eine Melodie, aber wir können gerne machen. Okay. 1, 2, 3. Ja. Die Zonk-Melodie, oder? Ja, genau, es war die Zonk-Melodie, ähnlich, genau. Hat die am Ende noch so... Nein, das war, damit wir nicht verklagt werden. Ach so, ja. Von Jörg Dreger. Von Jörg Dreger, meinst du, Jörg Dreger hat sein Geld immer noch ohne Portemonnaie in der Hosentasche? Hundertprozentig, und er trägt jedes Mal 3 Umschläge bei sich. Sag du mal deinen Flop. Ja, mein Flop... Ich hatte es ja schon angekündigt, wieder sehr leicht, also sehr hart Niveau, muss ich sagen. Ja. Okay, wir können nur den gleichen Flop haben. Es ist optisch okay. Flop. Ja, weiß es ich ist, nicht. Es ist musikalisch Flop. Es ist einfach der Mega-Flop und es ist Weißrussland. Ey, es ist so krass. Es ist so krass. Nein, es ist Mazedonien. Mazedonien, warte. Mit Donna. Donna, Landessprache, gute Sängerin, habe ich dahinter geschrieben. Ja, aber ey, das Lied geht Donna. Aber weißt du was? Ich hab ja gesagt, mein Flop war schwierig. Ich hatte bis kurz vor der Sendung, bis kurz vor unserer Aufzeichnung hier, hatte ich Weißrussland stehen. Ungelogen. Ich kann es so nachvollziehen. Ich kann es verstehen. Aber also bei Mazedonien muss ich sagen, schade. Ja? Sie hatten ja eine Chance, sie treten ja an. Ja. Aber nach 2 Takten hatten sie die Chance einfach nicht mehr. Es war einfach sehr, sehr schnell bei mir vorbei. Ja, aber ich muss noch ganz kurz was sagen. Aber dann, wenn sie dann anfangen mit Donna, Donna, Donna, ist es wieder ein Ohrwurm, dann habe ich es wieder geliebt. Echt? Nein, im Ernst, das ist scheiße, Mann. Das ist, ich frage mich, wissen manche Länder einfach nicht, was in der Welt gehört wird? Wissen die nicht, dass man sagt, vielleicht kommt das bei uns ganz gut an, aber wenn ich jetzt mal so in die Weltcharts gucke, da ist unter den ersten 40.000 Songs kein Lied wie dieses. ich fand es nicht so krass, allerdings ja in meiner schönen Datei, wo ich hinter jedem Song was geschrieben habe, ist, glaube ich, ohne Übertreibung 20 große in Caps Lock Z dahinter. Also, dass ich sehr eingeschlafen bin während des Songs. Das hat mich nicht so überzeugt, aber ich fand, die Sängerin war okay, so wie sie es gesungen hat. Und mein Pluspunkt ist ja immer, wenn sie es auf Landessprache machen. Deswegen fand ich es okay. Das war der einzige Plus, dass ich sage, das ist eine Landessprache. Und war auch in meiner Reihenfolge 3 Titel nach Weißrussland und ich war noch sehr geschockt von Weißrussland. Also, deswegen habe ich sie nicht so ganz auf den allerletzten Platz genommen. Aber es war ein langweiliger Song. Kann ich absolut verstehen, dass du sie als Flop hast. Wobei der Mega-Flop von Ivan, ja? Ja. Help You Fly. Ja, Help You Fly. Genau. War für mich schlimm. Also, der Typ kann nicht singen. Er kann nicht singen. Das ist halt mein größtes Problem. Ich hab ihn live ja nicht gehört. Also, kann wirklich nicht singen. Nee, auf CD klingt es noch okay. Nee, ich habe eine Live-Performance gesehen. Er kann es einfach nicht singen. Er sieht aus wie der junge Otto Waalkes. Ja. Ganz blonde, lange Haare, was ja im Prinzip nicht schlecht ist. Allerdings, der junge Otto Waalkes, ja, dann dann, und dieses, er wird ja dann ein bisschen tiefer so in der Mitte des Songs, da merkst du auch, dass es nicht seine natürliche Stimme ist, sondern er das verstellt, ne? Also es ist so, wie wenn einer die ganze Zeit so, ja, hallo, na, wie geht's dir denn, mein Kleiner? So, also wenn wo du merkst, es ist einfach nicht seine Stimme. Deswegen hat das, war unauthentisch, kann nicht singen, sieht aus wie Blonde Otto und dieses, und am Ende kommt noch ein ganz leichtes Fly am Ende, ja, also damit flyt er aus der Sendung. Okay, also erstmal wundert es mich, dass wenn du so eine tiefe männliche Stimme machst, dass du den Satz sagst, wie geht's dir denn, mein Kleiner? Macht mir ein bisschen Angst. Und jetzt sage ich dir ganz kurz, was ich hinter Weißrussland geschrieben habe. Es sind 3 Sätze, ist ganz wenig. Tja, schade. Von Anfang an ziemlich doof, viel zu poppig. Bindestrich, scheiße. Aber ich glaube, dich kriegen, könnten sie kriegen, mit wenn du die Performance siehst, denn im Hintergrund ist natürlich die LED-Leinwand. Nein, damit haben sie mich, damit haben sie mich. Sie müssen gewinnen. Und auf der LED-Leinwand ist auch das Gedächtnis-Master-Kontrollprogramm aus Tron zu sehen, wie es ihm zunickt und am Anfang sogar mit ihm singt. Ich glaube, hätten sie nur dieses Gesicht von Tron des Master-Kontrollprogramms genommen, dann hätte es geklappt, als das Licht angeht und man dann den Sänger sieht, dann geht es leider nicht mehr. Der absolute Flop. Weißrussland wird es nicht schaffen, nicht weiterkommen. Schade. Wahnsinn, da freue ich mich jetzt unfassbar auf die Performance. Ja. Nicht. Ja, ey, jetzt ist schon wieder soweit. Wir haben Platz 1. Ja, Platz 1. Platz 1. Und ich weiß ja jetzt schon, du hast es ja eben gerade angedeutet, der aufmerksame Zuhörer weiß, was dein Platz 1 ist? Ja, deswegen sage ich Ihnen als erstes, damit wir deine Spannung noch natürlich höher halten. Mein Platz 1 ist Belgien. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Ist ein Scheißlied. Es sollte verbrannt werden, das Lied. Es sollte nie wieder irgendwo gehört werden. Es ist ein grandioses Lied. Ja, also ich fand sehr interessant, was du dazu gesagt hast. Ich habe dahinter geschrieben, Top Disco Hip Hop The Hibby. dass die Frau, die ist ja 19 Jahre alt, die das singt, hat einen krassen Lolita-Charme und rote, gelockte Haare, ja, und du weißt ja, ne, je rostiger das Dach, umso feuchter der Keller. Richtig. Das sind so widerliche alte Männersprüche. Das ist so eklig. Es passt so gut zu uns. Ja, sie hat ein mega Lächeln und mega, ich hab's gesagt. Es ist einfach so. Und es ist ein Bruno Mars-Song. Super. Also, und dann tanzt sie auch noch geil. Das ist ja auch noch das Schlimme. Sie tanzt geil und singt dabei geil. Also, ich höre raus, du würdest. Ich würde, ja. Also, absolut. Also. Gutes, volljähriges Mädchen. So. Ja, also ja, ey, was soll ich über Belgien sagen? Es ist ein geiler Song, es ist ein geiler Abschluss des zweiten Halbfinales. Ich finde es immer schwierig, als letztes aufzutreten oder als erstes aufzutreten, weil am Anfang, okay, da schalten die Leute ein, aber sind vielleicht noch irgendwie kurz auf Klo und am Ende sagen sie, ja, okay, wen fand ich denn jetzt am besten? Da sind sie eigentlich schon fast mit der Abstimmung wieder beschäftigt. Aber Belgien ist ein super Song. Und wo ich gerade gesagt habe, ich finde es auch ziemlich blöd, als erstes aufzutreten, komme ich jetzt mal mit dem Land, das als erstes beim zweiten Halbfinale auftritt. Start Nummer 1, Platz 1 und es gibt keine Diskussion. Lettland mit Heartbeat ist der geilste fucking Scheiß-Song beider Halbfinals. Nee. Doch, stopp. Du dann doch. Das ist so ein unfassbar geiler Song. Ich finde den grandios. Echt? Ja. Du musst mich umstimmen. Du musst mir sagen, warum er gut ist. Denn bei mir steht dahinter moderner Beat, ist ja nicht schlecht. Normaler Typ. Raue Stimme. Und dann dahinter Maybe. Eher not. Also ich glaube nicht mal, dass der weiterkommt. Doch, na hundertprozentig. Hundertprozentig der. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht weiterkommt. Doch, der landet auch ganz weit oben. Nicht nur da. Am Samstag? Sondern, oder? Ja, am Samstag. Nee. Doch. Gut, ich kenne die Performance nicht. Ich weiß nicht, wenn er jetzt auf der Bühne irgendwie sich einfach hinlegt und in der Nase bohrt, dann ist vielleicht nicht so cool. Aber nein, der Song ist modern. Er wirkt unrhythmisch, was bei mir einfach funktioniert, weil es was Besonderes hat. Wie gesagt, Musik muss bei mir irgendwas aussehen. Ich finde, es ist ein geiler Dance-Song. Das Instrumental finde ich sofort. Im zweiten Vers, also in der zweiten Strophe, fängt er an, lauter zu singen, stärker zu singen. Das haut mich um, wenn er da singt. Es ist wirklich, bei mir steht hinter Wow mit 32 Ausrufezeichen. Ich habe nachgezählt und es landet ganz weit oben. Es ist ein richtig geiler Song. Den kannst du in der Disco spielen. Ich glaube, heutzutage sagt man in Clubs spielen, damit uns auch die jüngeren Zuhörer verstehen. Lettland ist ein richtig, richtig geiler Song. Und ich muss jetzt sagen, auch wenn du mich hasst, ich hab unsere Vorgehensweise gebrochen. Ich habe ihn 3-mal gehört. Oh, echt? Ja, aber das war heute in der Vorbereitung für den, also ich hab gestern alle Songs gehört. Und heute, bevor wir aufgenommen haben, wollte ich mich nochmal in Stimmung bringen. Und es sagt so viel, wenn ich mich in Stimmung bringen wollte, ja, gucke ich normalerweise, ist ja auch egal. Normalerweise reicht es dafür, wenn du einen BH siehst oder so. Genau. Hast du gerade eine an? Ja. Ohne geht nicht. Oh. Welche Farbe? Oh. Welche Farbe? Hautfarbend. Oh, scheiße. Ja, okay, man konnte es ja mal versuchen. Nein, also ich musste das Lied hören, um mich in Stimmung für den, also ich bin immer in Stimmung für den Eurovision Song Contest, aber jetzt war ich noch mehr pumped up sozusagen und Lettland ist wirklich, wie gesagt, ich setze den sogar ins Finale ganz weit oben bei mir. Ja, ist, also Respekt, ja, ich habe Respekt, wenn jemand mutig ist und anscheinend bist du es, also ich gebe Lettland wenig Chancen, selbst weiterzukommen in dem Halbfinale hier. Das kann nicht dein Ernst sein. Leider warum doch, denn ey. Das? Ja, es bombt mich nicht weg, ey. Oh, das ist, da bin ich gespannt. Ja, bin ich auch gespannt. Das ja, okay, pass auf. 10 Euro, dass Lettland weiterkommt. Hast du mir gerade 10 Euro gestellt? Ja, bist du dabei? Oder bin bist du ein faules Ei? Bin ich dabei. Sehr gut, sehr gut. Das war übrigens kein Altherrenspruch. Nein, der war cool. Sehr gut. Ja, stark. Krass, Lettland, Mann. Lettland ist die mega Überraschung von heute. Ist sie. Und dass du Israel nicht in die Top 3 gewählt hast. Ja, es überrascht mich vor allem, weil ich irgendwie vor 5 Minuten noch gesagt habe, wie cool das ist, dass wir Ahnung haben und sehr auf einer Wellenlänge, dass du dann am Ende doch noch so erbärmlich versagst. Auf der Zielgerade. Ja, auf der Zielgerade dann doch noch Schnürsenkel offen gesehen und stehen geblieben und zugebunden. Ja, ist halt scheiße. Ja, ich bin gespannt. Bin gespannt. Aber okay, dann bin ich jetzt umso mehr gespannt, was du über die anderen Länder, die wir jetzt nicht genannt haben, sagst. Ob wir wenigstens da wieder auf eine Wellenlänge kommen. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Podcast noch mit dir machen will. Ja, das ist, musst du dir wohl einen anderen suchen. Es ist wirklich spannend. Also das zweite Halbfinale wird jetzt, also für mich, alleine aufgrund dessen, dass wir da dann doch unterschiedliche Meinungen haben, wird es spannend. Wollen wir einfach noch die anderen Länder durchgehen, wie wir es auch in der ersten Folge gemacht haben? Ja, gerne. Ich hab zu allen was und ich kann auch zu allen was sagen. Okay, super. Lettland können wir weglassen. Polen. Polen mit Color Your Life. Color of Your Life. Of Your Life. Erinnert mich unfassbar an One Republic. It's too late to apologize. Late. Ich war noch nicht fertig, Entschuldigung. Ich habe gehofft, dass du fertig bist. Wie alle. Es ist eine sehr leidende, sehnsüchtige Stimme. Ist für mich eher langweilig, ist bei mir ein geht so. Okay, bei mir steht Lied geht so. Ja, siehst du. Zur Optik, der Typ hat Haare bis zum Arsch und die sind so schön gelockt. Der hat wunderschöne Haare, sieht aus wie ein Pferd. Ne? Also von den Haaren her. Richtig schön. Mich erinnert es immer an das Theme-Song von La Boom, die Fete. So ein bisschen. Okay, hat es mich beim ersten Hören nicht, aber okay. Insgesamt würde ich bei dem Lied schon gerne auf ein Stilmittel zurückgreifen, was auch bei DSDS gerne verwendet wird, vor allem von Scooter. Das Lied geht so, aber geile Haare. Das erinnert mich übrigens wirklich an Scooter von Deutschland sucht den Superstar. Naja, also der Gesang hat mich jetzt nicht so umgehört, aber geiles Outfit hast du an. Geil. Wow. Okay, gut, weiter geht's. Schweiz die gute Rika. Ja. The Last of Our Kind. Da muss ich sagen, dass ich mich erwischt habe, weil es ja das dritte Lied ist, wie ich permanent an Lettland gedacht habe. Und wie ich nicht aufgepasst habe, weil ich an Lettland gedacht habe. Ist für mich ein Lied im Mittelfeld, ist auch irgendwie okay, wenn da nur nicht Lettland wäre. Ach, krass. Die gute Rika sieht aus wie ein Engel, ne? Und sie sitzt auch auf einer kleinen Wolke und ist ganz blond und hat ein weißes Kleidchen an und ist ganz engelhaft und sie ist the last of our kind. Und der Refrain finde ich top, ja, macht richtig Spaß, den zu hören, den singt sie auch gut. Ist ein bisschen abwechslungsreiches Lied. Was zu den wasserstoffblonden Haaren nicht passt, sind diese schwarzen Augenbrauen. Deswegen, das ist das Einzige, was mir hier nicht so gepasst hat, aber es ist okay, das Lied. Ich glaube, dass es weiterkommt. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass es zum Ende immer catchier wird, wurde bei mir und wird es wahrscheinlich bei jedem. Und vielleicht habe ich mit Mittelfeld auch untertrieben. Also es ist schon höher angesiedelt ein Stück weit. Ich glaube, es gibt viele Leute, die auf das Lied abfahren. Kommt definitiv weiter. Ja, glaube ich auch. Ja. Ganz klar, safe. Israel hatten wir, ja. Weißrussland hatten wir, ja. Dann haben wir jetzt Serbien mit Goodbye, Klammer auf, Shelter, Klammer zu. Ja, da muss ich sagen, der Song fand ich, war so ein Christina Aguilera-Song. Und ich, deswegen habe ich auch dahinter geschrieben, Balkan, Christina Aguilera, mit übertriebener Schminke und mir die Performance passt halt überhaupt nicht. Das ist so extremes Overacting von, bei jedem Wort macht sie die Hand raus, dann zur Faust, dann zum Herz und dann am besten, wenn sie Walk sagt im Lied, macht sie am besten noch die Füße, die Finger, wie sie laufen oder irgendwie so. Also sie macht zu jedem Wort macht sie eine Handbewegung, geht überhaupt nicht für mich, ja. Und zu krass geschminkt ist einfach nicht, nee. Hat sie eine geile LED-Leinwand? Nee, das geht ja auch ab. Das hat sie ja, nicht. Ja, dann ist doch klar, dass es nicht weiterkommt. Wie soll das werden? Ich habe mir aufgeschrieben, will irgendwie Adele sein, so ein bisschen, finde ich. Ja, ja. Ist langweilig, ist so eine typische Kämpferballade. Hm. Und dann kommt im Lied auch noch eine Panflöte. Wo kam die auf einmal her? Selbst die hat es nicht rausgerissen. Hast du was gegen Panflöten? Oder was? Nein, die reißt es sonst raus. Aber ja, in diesem Fall hat sie es nicht rausgerissen. Also, nee, funktioniert nicht so. Ist doof. Ist doof. Okay. Wie Irland mit Sunlight steht bei mir, wow, 5 Ausrufezeichen, ist richtig doof. Also das war ein negatives Wow. Fand ich richtig scheiße. Ist für mich ein One Direction Song, ist so ein typischer Pop-Song, der versucht dann aber irgendwie cool und rockig zu sein. Und dahinter steht bei mir, ganz ehrlich, nee. Das hast du gut, ist dir gut aufgefallen. Hast du eine gute Einschätzung gemacht. Bei mir steht dahinter, ich schalte das Radio ein, das Lied hört auf und ich finde es nicht schade, dass es aufhört. Ja, genau. Und dann, der Typ sah halt aus wie ein Klon von Ronan Keating. Da denke ich mir auch so, sehen die Irländer alle, werden die geklont oder gibt es da eine Fabrik oder sowas, ja. Fand die Message aber ganz okay. Ich weiß gar nicht mehr, was die Message war. Die war super. Die hat dich auch nachträglich beeinflusst, nehme ich an. Ja, anscheinend fand ich die Message okay, als ich es gehört habe. Ich weiß aber nicht mehr, worüber wir, vielleicht Sunlight, dass es so schönes Wetter mag. Nur das kann es gewesen sein. okay, ja. Also schwer, ne? Also ich weiß nicht, ob es weiterkommt. Ja, schwer. Müssen halt echt 8 rausfliegen, ne? Also Mazedonien fliegt raus, haben wir schon drüber gesprochen. Dann Serbien kommt, fliegt raus. Achso. Ja, genau. Ich bin jetzt schon ein Weitergang, Mazedonien fliegt raus. Okay. Dann kommen wir zu Litauen mit I've been waiting for this night. I've been waiting for this night. Oh! Ja, was habe ich da geschrieben? Ich finde, er fängt an zu singen. Ja. Irgendwie hört man zu. Offensichtlich hat die Stimme irgendwie was mich dazu bringt, zugehört zu haben tun. Aber bei der Bridge fängt dann der Song an, krass öde zu werden. Ist auch so ein typischer aktueller Boygroup-Song. Und ist so ein geht so. Ist so ein geht so. Könnte weiterkommen. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wer es war. Donny Montell. Ja, so ein Junger. Ganz ne? Jungscher, ne? Da habe ich dann geschrieben, ging wegen dem Video, da ist so eine kleine Love-Story drin, aber boring. Ging wegen dem Video, ist aber boring, der Song Waiting for the Night, kann er weiter warten. Ja. Wenn er so lange darauf gewartet hat, hätte er vielleicht mal einen guten Song schreiben können. Sehr gut. Ich wünsche mir, dass die Moderatoren das Donnerstagabend sagen zu ihm. So, kannst noch lange drauf warten. Australien. Für mich mit Sound of Silence, die Enttäuschung. Das Lied ist nicht so schlecht, dass ich es als Flop nehme, aber es ist für mich die Enttäuschung. Ich höre es und denke, Loreen? Loreen von Schweden? Bist du das? Ja. Wieso singst du das? Ja. Und ich frage mich auch, wieso macht Australien das? Australien haben sie ja letztes Jahr das erste Mal drin gehabt, weil sie gesagt haben, ja, ist ein Jubiläum und in Australien gucken so viele den Eurovision Song Contest. Und offensichtlich war es nicht nur eine einmalige Sache, sie sind wieder dabei. Letztes Jahr mit Guy Sebastian was anderes drin gehabt, einen coolen Song gehabt, fand ich sehr, sehr, sehr gut, was Australien gemacht hat. Erfrischend. Ja. Und dieses Jahr ist es so ein krasser an den ESC angepasster Song. Ja. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich dieses Lied 1:1 im ersten Halbfinale oder vielleicht auch im zweiten Halbfinale schon mal gehört habe. Also ich hatte das Gefühl, das kenne ich schon. Wieso darf man zweimal dasselbe Lied singen? So. Also kommt weiter, glaube ich, weil es halt typisch ESC ist, aber ist eine Enttäuschung für mich nach dem letzten Jahr. Ja. Ich habe einen mega schlechten Witz dazu. Soll ich ihn trotzdem machen? Ja, reiht sich halt in deine anderen Witze ein, ja. Australien sollte sich aufgrund der Songauswahl auf Australien reduzieren. Der Sendung. Ich wollte nicht lachen. Ich wollte nicht. Ich wollte wirklich nicht. Ich wollte es nicht, aber es ein bisschen kam. Ich würde dich immer kriegen bei Aushalten, ne? Aushalten, nicht lachen. Du kriegst mich sowieso immer, das weißt du. Ja, aber ich nicht zu den Song. Also der ist wirklich so mega boring und deswegen, also Australien ging für mich nicht. Wollen wir weitermachen? Unbedingt. Slowenien mit Blue and Red. Ja, das war Taylor Swift 2.0 mit dem Jodeln zwischendurch. Nö. Ja, krasser Country, Banjo am Anfang, also Country, da geht's nicht. Sehr, sehr schnell, finde ich. Irgendwie stehe ich auf Country, aber war jetzt nicht so der Burner für mich. Ist so ein Geht-so-Lied. Ja, die ist halt auch aus 1:1 Taylor Swift nachempfunden. Also wenn du sie siehst, dann macht's keinen Bock. Bulgarien hatten wir drin. Ja, mein Platz 3. Dänemark, und auch hier kann ich wieder sagen, ist es ein One Direction Lied? Ich habe keine Ahnung warum, aber Soldiers of Love. Ja, Mann, das passt auch noch zu One Direction. Das könnte ich weiß nicht, für mich ist One Direction ist eigentlich ein Poplied, aber wir machen ihn ein bisschen leicht Teenie-Pop, rockiger, und dann funktioniert das schon. Aber ich frage mich, was ist da los? Haben die alle diese gleichen Lieder in ein Halbfinale mit Absicht gesteckt oder so? Nee, Mann, ohne Scheiß, das ist doof. Das ist doof, das Lied, das ist doof. Ja, also ich habe auch halt Boyband, dann sind es alle blond, die Jungs so, ja. Das ist vielleicht Hitlers feuchter Traum oder so gewesen, ja. Aber ganz, das hat mich nicht überzeugt. Vor allem, weil ja auch Dänemark immer eigentlich ganz gut abliefert, ja. Vor allem mit Fly on the wings of love. Ja, also mega schweres Erbe, deswegen, die haben mich sehr enttäuscht, Dänemark. Ich dachte, jetzt kommt was, aber nee. Nein. Die kommen vielleicht sogar gar nicht weiter. Ja, also ich find's doof, ja. Ja, ja, absolut. So. Ukraine hatten wir. Ja. Dann kommen wir zu einem Lied über die Titanic. Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Sie kommt aus Norwegen und singt ein Lied, das Icebreaker heißt? Ja, na klar. Naja, dichter kann es nicht gehen. Klingt für mich wie unser ehemaliger Teilnehmer Eskada. Kennst du noch Deutschland Eskada? Nee. Kennst du nicht so eine blonde Frau? Ach doch, die Eskada, na klar. Die bei Bohlen in der Jury war. Stimmt, die war bei Bohlen in der Jury. Die kenne ich doch gar nicht für Musik. Ja, aber es klingt für mich wie 1:1 Eskada. Echt? Krass, den Song habe ich auch richtig verdrängt. Das Lied baut sich total doof auf, was ich ja eigentlich mag, komische Sachen. Es ist ein totaler Beatwechsel im Refrain. Also das Lied hat es ist im Prinzip ein Lied vom Verse, also von der Strophe zur Bridge. Und dann ist es ein komplett anderes Lied im Refrain, ja. Würde ich sagen. Also da muss ich irgendwie sagen, so ist mutig, Freunde, ist mutig, aber kriegt auch einen Bonuspunkt von mir, aber es ist trotzdem doof irgendwie. Also hat bei dir nicht das Eis gebrochen? Nee, aber könnte ich nicht mal sagen, ob es rausfliegt. Aber wobei dieser Beatwechsel schon... Das fliegt raus, ja, das ist der, mega, ja, genau, kacke, das, ja, Lied, dieser, Alter. Hast du das nicht so auch so wahrgenommen? Das ist so, als wenn man macht so, bumm, bumm, bum, bum, bum, bum. Und dann kommt im Refrain bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Also es ist so ganz anders. Wie ist der Übergang nochmal? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Achso, ja, nee, das passt nicht. Nee, dann. Nee, passt nicht, ne? Ja, die war beim Auftritt, den ich gesehen habe, mega nachgemacht, fand ich übrigens gerade, ne? Mega. Dass sie extrem schlecht angezogen war. Ich glaube, die wiegt wahrscheinlich 40 Kilo auf 1,65 und sieht trotzdem dick aus. Wie kann das sein? Das ist, das freue ich mich warum, aber auch. Warum isst sie so viel, dass sie immer noch dick ist? Nee. Also, sie ist sehr schlecht angezogen gewesen. Ich hoffe, das kriegen sie besser hin und weil, ja. Also, aber der Song. Damit sie wenigstens ein schönes Kleid anhat, wenn sie rausfliegt. Ja, wenigstens sowas, ja, dass man sagen kann, ich sah aber das Outfit war gut, dass man das sagen kann. Ja, aber genau. Das war leider nicht. Georgien. Die Young Georgian Lolitas. Mit Midnight Gold. Pass auf. Es fing an, ich hab's gehört und dachte, bam, was anderes. Irgendwie Britpop, fällt irgendwie raus. Mochte ich total. Mochte ich wirklich total. Hat mich so ein bisschen so Richtung Oasis so erinnert. Und dann kommt am Ende so ein Techno-Kram. So auch wieder ein kompletter Stilbruch. Krasse Reizüberflutung, zu viele Spuren, zu viel überladen. Ist nur noch, du hörst nichts mehr. Es ist ein krass, also mit diesem Teil in dem Lied, da haben sie das ganze Ding für mich so kaputt gemacht. So, das ist so ein, das ist für mich so ein Druffi-Dance, weißt du? Da schmeißt du dir ein paar Pillen ein und gehst dann morgens um 7 ins Berghain und dazu horten die wahrscheinlich da ab. Aber ey, es ist, weißt du, ich denke mir, das Lied fängt. Das geht, also das ist dieses so ein bisschen so vom Stil her, ja. Ja. Aber dann wird es irgendwie ganz komisch und da denke ich mir so, muss es immer ein Land geben, was komplette Scheiße hinschickt? Also treffen die sich irgendwie einmal im Jahr und dann zieht jeder und dann wer den schwarzen Peter hat, der sagt, ja, wir müssen dieses Jahr nur Scheiße hinschicken. Weil es gibt immer einen, was richtigen Müll hinschickt. Aber komplette Scheiße. Ich finde das wirklich den Anfang, diesen für mich Britpop-Style, du hast, gar nicht verkehrt. So, ja, ich finde immer, ich musste an das Lied von, also das Lied an sich hat mich nicht daran erinnert, aber von den Fantastischen Vier, das war halt so, es könnte alles so einfach sein. Und dann kommt der Techno-Song und dann denkst du, ist es aber nicht. So, es ist einfach scheiße dann. Es funktioniert nicht. Ja, sie haben es verkackt. Also ich glaube immer noch an die Schwarze-Peter-Theorie. Ein Land zieht und darf dann nicht was Gutes hinschicken. Und den hat Georgien gezogen dieses Jahr. Und warum ist es dann nicht dein Flop? Weil ich den Song noch so ein bisschen Kreativität, vor allem wegen der Performance, gegeben habe. Und ich den nicht nur scheiße fand. Okay, hat's schwer aber, würde ich sagen. Wird's nicht schaffen. Es ist auch ein Clown-Auftritt. Also, das ist einfach ein Clown. So. Es geht nicht. Du wirst es sehen. Es wird's nicht schaffen. Auf keinen Fall. Okay. Es hat auch keinen Charme oder so, dass du sagst, ach, die sind wenigstens witzig, so wie Alkohol ist free oder was weiß ich oder sowas. Ja. Ja. Aber das klappt nicht. Also das wird nicht klappen. Und dann sind wir schon bei unserem letzten Teilnehmer. Also genau, weil Belgien, den letzten haben wir schon besprochen. Ja. Ja. Albanien. Ja, mit Eneda, Tarifa und Fairy Tale muss ich. Ich sträube mich eigentlich dagegen, dies so zu sagen, aber. Der Song war scheiße und es gibt keine Punkte für den Song. Bei mir war es so, dass ich das Lied zweimal starten musste. Weil ich hatte eine Playlist erstellt, es fing an. Und dann hatte ich das Gefühl, das Lied hätte einfach irgendwo in der Mitte gestartet. Und dann habe ich nochmal gestartet und dachte, nein, es fängt so bescheuert an. Ja, es fängt einfach so bescheuert an. So, was für ein blöder Anfang für ein Lied. Und hat halt verloren. Und es ist mega lame. Es ist unfassbar langweilig, dieses Lied. Ja. Ja, also auch keine Chance. Also kann eigentlich nicht weiterkommen. Mann, Mann, Mann, Chris. Also da hast du ja mal wieder ein gutes Gespür bewiesen, ja? Ja, du auch. Bloß bei Lettland, das musst du dir jetzt nochmal anhören. Ich kapiere das nicht. Vielleicht mache ich das oder ich warte bis morgen Abend und schreibe dir danach. Hahaha, habe ich doch gesagt. Ey, wie gesagt, ich freue mich auf die 10 Euro. Davon fahre ich nach Disneyland dann, wenn ich die gewonnen habe. Zweimal. Zweimal, genau, ja. Und es ist ungelogen, es ist nicht gespielt. Ich freue mich tierisch auf das zweite Halbfinale, ich freue mich tierisch auf das Finale am Samstag. geil einfach. Es ist meine Woche, es ist meine Eurovision Song Contest Woche. Ich freue mich, weißt du? Ich finde das toll. Ja. Ich freue mich auch. Ich freue mich vor allem auch mit dir darüber zu reden, wie die Big Five und das Gewinnerland, wie du die Songs findest. Ja. Also ja. Die müssen eigentlich schon mal abliefern. Vor allem auch das, den deutschen Beitrag, was du zu dem sagst. Und natürlich auf das Interview mit Elaisa. Ich freue mich. Bis Freitag. Ja, bis Freitag. Und Leute, denkt dran, erzählt allen euren Freunden weiter, dass es uns gibt. Liked, kommentiert, teilt, retweetet, was das Zeug hält. Und danke fürs Zuhören. Tschüssing. Ciao. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.